Der lustvolle Pfarrer zog sich während des Gottesdienstes nackt aus. Die Gemeindemitglieder, die in den vorderen Reihen saßen, bemerkten es zuerst. Ein Raunen ging durch die Kirche, als der Pfarrer, dessen Name Pfarrer Heinrich war, seine Robe zu Boden fallen ließ. Er stand da, splitternackt, und ein breites Grinsen zog sich über sein Gesicht. Die Orgelmusik spielte weiter, als ob nichts geschehen wäre, während Pfarrer Heinrich begann, sich auf dem Altar zu bewegen. Mit einem lauten Grüllen ließ er sich auf den Altar fallen und begann, auf ihn zu kacken. Die Gemeindemitglieder waren entsetzt, einige schrien auf, andere verharrten in stummem Schrecken. Pfarrer Heinrich lachte laut und unkontrolliert, während er sich weiter auf dem Altar entleerte. Der Geruch breitete sich schnell in der Kirche aus und einige Gemeindemitglieder begannen sich zu übergeben. Plötzlich stand der Küster, ein junger Mann namens Markus, auf und versuchte, den Pfarrer zu stoppen. Doch Pfarrer Heinrich packte Markus grob und zog ihn zu sich auf den Altar. Markus versuchte, sich zu wehren, aber der Pfarrer war stärker. Mit einem animalischen Stöhnen begann Pfarrer Heinrich, Markus zu vergewaltigen. Direkt auf dem Altar, vor den Augen der entsetzten Gemeindemitglieder. Markus kreischte und stöhnte, während Pfarrer Heinrich immer wilder wurde. Die Schreie und das Stöhnen erfüllten die Kirche, mischten sich mit dem Geruch von Exkrementen und dem Klang der Orgelmusik, die weiter spielte, als ob nichts geschehen wäre. Die Gemeindemitglieder waren wie gelähmt, unfähig, etwas zu tun, wären sie Zeugen dieser grausamen und entwürdigenden Szene wurden.